33 years ago, vor 33 Jahren, my older brother hat mein älterer Bruder and his friend und sein Freund set up a fight. Hat sich geschlagen. They arranged a fight. Sie haben einen Streit arrangiert. Ein Kampf. Between their younger brothers. Zwischen ihren jüngeren Brüdern. I was one of those younger brothers. Und ich war einer der jüngeren Brüder. The other brother is sitting here on the pulp and on the platform. Der andere Bruder sitzt hier auf der Bühne. He's our Pastor Matt. Es ist unser Pastor Matt. This is how we met. So haben wir uns getroffen. And since that day, und seit jenem Tag, we never finished the fight. Haben wir nie aufgehört zu kämpfen. He was too strong and I gave up. Er war zu stark, ich habe aufgegeben. And he said, I don't want to fight anyway. Und er sagt, ich will ja gar nicht kämpfen. So we went swimming. Dann sind wir schwimmen gegangen. We became best of friends. Wir wurden beste Freunde. And had a heck of a fun time in the world. Und hatten eine super Spaßzeit in der Welt. And the world was our garden. Und die Welt war unser Garten. And we ate freely of anything we could. Wir haben frei gegessen, alles was wir konnten. And yeah, we were what they call lawless. Wir waren, was man gesetzlos nennt. And then we were 18 years old. Dann waren wir 18. Having tried everything we could. Wir haben alles ausprobiert. And feeling quite empty. Und haben uns sehr leer gefühlt. But not admitting it. Haben es aber nicht zugegeben. We were standing in my driveway. Wir standen in meiner Einfahrt. Four friends. Vier Freunde. And I think I may have been sitting on a motorbike. Ich glaube, ich saß auf dem Motorrad. This is what I was told. Das sagte man mir. And a car drove up into the driveway. Auto kam die Einfahrt hineingefahren. And a gentleman stepped out of the car. Und ein Herr kam aus dem Auto. And he showed us a film from Billy Graham. Er zeigte uns einen Film von Billy Graham. About how Israel returned, how the Jews returned to Israel. Darüber, wie die Juden nach Israel zurückkehrten. And little did he know. Und er wusste nicht, that would be the beginning, dass das der Anfang sein würde, of the rest of my whole life, von dem Rest meines ganzen Lebens, with the Lord, mit dem Herrn. I would search for the Lord that summer. Ich habe den Herrn in jenem Sommer gesucht. You guys are right with that? Seid ihr bereit? Yeah. It's distracting me. Das lenkt mich ab. Okay. Little did he know. Er hat nicht gewusst, that I would search for the Lord that summer. Dass ich in dem Sommer nach dem Herrn gesucht habe. And come to find the Lord in September through a miracle of God. Und ihn durch ein Wunder im September dann gefunden habe. And in the most key points of my life. Und an den wichtigsten Stellen meines Lebens. In every crisis that I have faced. In jeder Krise, die mir begegnete. This gentleman has reappeared. Ist dieser Mann wieder aufgetaucht? I was in a very unusual church. Ich war in einer sehr ungewöhnlichen Gemeinde. And he appeared. Und er erschien. And suddenly he delivered me out of that church. Und er hat mich plötzlich aus dieser Gemeinde befreit. A few weeks later. Ein paar Wochen später. Maybe a month. I had not a friend in the world. Hatte ich keinen Freund in der Welt mehr. And he's the one who would tell me the story. Und er war derjenige, der mir die Geschichte erzählt hat. When I was in this church, very very legalistic church. Als ich in dieser sehr sehr gesetzlichen Gemeinde war. He said, Bobby. Er sagte, Bobby. Let me tell you a story. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. There was a shepherd who had sheep. Da war ein Hirte, der Schafe hatte. Und sie sind ihm gefolgt. So he beat the sheep. Sie sind ihm nicht gefolgt. He beat the sheep. So hat er die Schafe geschlagen. And he kept beating them and beating them and no one knew why. Er hat sie immer geschlagen und niemand wusste warum. But the reason why, aber der Grund, they would not follow him, warum sie ihm nicht folgen wollten. Who's is that? Oh, thank you, Pastor Matt. Hey, Pastor Matt. Pastor oh my Matt. Gosh. For those on the website. Für die auf der Website. Pastor Matt had just made an announcement to turn your phones off. Pastor Matt hat gerade gesagt, wir sollen Handys ausschalten. He didn't turn his own phone off. Und hat sein eigenes nicht ausgeschaltet. Okay. Anyway, where was I in the story? Also, wo war ich mit der Geschichte? So, the shepherd. The sheep wouldn't follow the shepherd. Die Schafe wollten dem Hirten nicht nachfolgen. Because it wasn't the shepherd. Warum? Weil er nicht der Hirte war. It was the butcher. Es war der Schlechter. And he said to me, Bobby, are you being driven or are you being led? Und er sagte mir, Bobby, wirst du getrieben oder geleitet? I said driven. Ich sagte getrieben. He says that's right. Er sagte richtig. He says you get out of that church like it was a volcano. Er sagte, geh so schnell wie möglich aus dieser Gemeinde raus. Like it was a volcano. So als wäre das ein Vulkan. And I did. Und das habe ich gemacht. Then I didn't have any friends. Dann hatte ich keine Freunde. And for about a month, ungefähr einen Monat, didn't have a friend in the whole world. Keinen einzigen Freund auf der Welt. All my secular friends didn't want to be with me because I was kind of radical as meine a Christian. Meine weltlichen Freunde wollten nichts mit mir zu tun haben, weil ich sehr radikal war als didn't Christ. Have any Christian friends. Ich hatte auch keine christlichen Freunde. And then suddenly I get a phone call from this person. Und dann bekomme ich plötzlich einen Anruf von jener Person. And he says, und er sagt, hey Bobby. Hey Bobby. You want to come to a Bible study? Magst du zu einer Bibelrunde kommen? Nah. Nah. They're boring. Langweilig. He says there's 1,000 girls there. Er sagte, da gibt's 1,000 Mädchen. Maybe. Ah, vielleicht. I'll pick you up on Saturday. Ich hol dich ab am Samstag. The first girl I met. Das erste Mädchen, was ich traf, is now my wife. Ist jetzt meine Frau. It was a miracle of God. Das war ein Wunder Gottes. And it was about a year later. Ungefähr ein Jahr später befand ich mich in einer schwierigen Situation, weil die Gemeinde, in der ich dann war, hat sich gespalten. Und ich habe geweint in der Krise meines Lebens. Und ich war in einem Delivery-Van down the road. Und ich habe einen Lieferwagen gefahren. Down the road, and I would always give tracts out everywhere I went. Und ich habe überall, wo ich hinkam, Traktate verteilt. But I was out of tracts. Aber ich hatte keine mehr. So I came by this Christian bookstore. Da kam ich an diesem christlichen Bücherladen vorbei. I pull in and I'm buying tracts. Ich gehe da hinein und kaufe Traktate. And as I'm looking through the shelves, I see this man. Und während ich durch die Regale schaue, sehe ich diesen Mann. And I turned and I thought, oh my gosh. Und ich drehe mich um und denke, du liebe Güte, er ist schon wieder hier. Could this be you, God? Könnte das du sein, Gott? If it is, wenn das so ist, then let him see me. Dann lass ihn mich sehen. And all of a sudden I hear, hey, Bobby! Und plötzlich höre ich, hey, Bobby! I turn around, ich drehe mich um and I start to weep, und ich beginne zu weinen with all of my heart, von ganzem Herzen. And he sits me down, und er setzt sich hin mit and mir sets me on the road, und bringt mich auf den richtigen Weg. Then I don't see him for a long time. Dann sehe ich ihn ganz lang nicht. And I'm driving that van. I'm studying music. Und ich fahre diesen Wagen und studiere Musik. And then I needed a job. Dann brauchte ich eine Arbeit. My mother came home and said, "Hey." Meine Mutter kommt nach Hause und sagt, you know that guy? Hey, kennst du diesen Mann? He wants to hire you. Er will dich anstellen. For a day. Für einen Tag. And I heard that for the next 20 years. Und das habe ich die nächsten 20 Jahre lang gehört. Yeah, we said I only have work for one more day. Er sagte mir, ich habe nur noch Arbeit für noch einen Tag. But you better be here. Aber sei schon, du musst schon hier sein. And in 1978. Und 1978. While I was working for this 78, guy. 78, während ich für diesen Mann gearbeitet habe. He came to work one day and he said this. Kam er einen Tag zur Arbeit und sagte. He said, Bobby. Er sagte, Bobby. Put the shovel down. Tu den Spaten weg. He says, we gotta go somewhere. Er sagte, wir müssen wohin gehen. Where are we going? Ich sagte, wo gehen wir hin? He says, we're going to get our passports. Er sagte, wir gehen und holen unsere Reisepässe ab. For what? Wofür? I'm taking you to Finland. Ich nehme dich mit nach Finnland. To a missions conference. Zu einer Missionskonferenz. So we went. Also sind wir gegangen. And it was at that conference, und auf dieser, während dieser Konferenz, that God told me that I would come here. Hat Gott mir gesagt, dass ich hierher kommen würde. And on and on. Und so weiter und so weiter. And this person's here tonight. Und diese Person ist heute Abend hier. And I want them to come up. Und ich möchte, dass er kommt. Because they have meant more to me. Weil er mir mehr bedeutet hat. Than I can express in words. Als ich in Worte fassen kann. So Bill, come on up. Thank you. Danke. How can you not weep words like that? Wie kann man nicht weinen bei solchen Worten? But it's not. It's not the faithfulness of a man. Aber es ist nicht die Treue eines Menschen. It's the faithfulness of God. Es ist die Treue Gottes. It's the faithfulness of God. Es ist die Treue Gottes. To call. Um zu berufen. A person whose heart he had prepared. Eine Person zu berufen, deren Herz er vorbereitet hat, vorher schon. And I'll share a few things in a minute, but I just want to first. Ich möchte ein paar Dinge erzählen. Thank each and every person who has so welcomed me here. Aber zuerst möchte ich euch allen danken, dass ihr mich so aufgenommen habt. I came here on Friday at 4 o'clock. Ich kam hier am Freitag um 4 Uhr. It has been a whirlwind. Und es war ein Wirbelwind. And a wonderful time, and so many people have come up to me. Ich hatte eine wunderbare Zeit und so viele sind gekommen und haben mich begrüßt. I have the most incredible place to stay. Und ich wohne in dem besten Platz. I would tell you about it, but you'd get jealous. Ich würde es euch ja sagen, aber ihr wäret eifersüchtig. It even has Christmas decorations in it. Da ist sogar Weihnachtsdekoration drin. And we had a Christmas gathering last night. Und wir hatten gestern Abend ein Weihnachtsfeier. This woman created, opened up her home, and another lady created such wonderful food. Die eine Frau hat ihr Haus geöffnet und die andere hat so toll gekocht. Fellowship and wir hatten eine wunderbare Gemeinschaftszeit. And it was just an incredible time, and I'm just so thankful and for einfach eine for ganz schöne so Zeit und ich bin so dankbar für alles. And I'm so glad to see the people from Budapest. Und ich freue mich so, die Leute aus Budapest zu sehen. Es ist schön, euch zu sehen. I was when I looked over, I saw Barry, and I said. Als ich da hingeschaut habe, habe ich den Barry gesehen. Publicly. Und habe gesagt, ich muss jetzt öffentlich ihm danken for all für alles, was er investiert hat that he has made in, my son, in meinen Sohn over the years. Jahrelang. I was so broken. Das hat mich so gebrochen. And, I can say thank you. Und ich möchte dir danken. He and others. Ja, und ihm und anderen. And I can say, if there were ever two servants in the body. Wenn ich sagen kann, dass es, wenn es je zwei Diener im Leib gibt, they were his mom and dad. Dann waren das seine Eltern. Peggy and Danny Cork. Peggy und Teddy Cork. If there were ever two people. Peggy und Danny Cork. If there were ever two people. Wenn es je zwei Menschen gegeben hat. That just behind the scenes serve the body. Die hinter den Kulissen dem Leib gedient haben. That set an example. Und ein Beispiel gesetzt haben. It was those two people. Dann waren das diese zwei Leute. If there were ever two people. Wenn es jemals zwei Menschen gegeben that went home. Die nach Haus gegangen sind. With a full reward. Mit einer vollen Belohnung. It was those two. Dann waren es auch diese zwei. So it is great tonight to have people from Budapest. Also es ist schön, heute Abend Leute aus Budapest zu haben hier. I was sitting over there. Ich bin dort hinten gesessen. And I was listening to the music. Und hab der Musik zugehört. And the presence of God. Und die Gegenwart Gottes. Came upon me. I just came upon me like. Kam I have not auf had mich, in a long time. So wie ich das noch lange nicht mehr erlebt habe. And there's just such a brokenness here. Und hier ist so eine Gebrochenheit and such a peace, und so ein Friede and such an anointing of the und so eine Spirit. Salbung des Heiligen Geistes. When that gentleman came up and sang before. Und wie dieser junge Mann gekommen ist und gesungen that. Hat. I have not met that gentleman. Ich habe ihn noch nicht getroffen. But I will tell you, he touched my heart. Aber er hat mein Herz sehr berührt. And I can say today, und ich kann heute sagen, so much each one of you have touched my heart. So hat auch jeder einzelne von euch mein Herz berührt. And you never know. Und du weißt nie, who that fellow or who that person is. Wer diese Person ist. Who is going to get that track? Die dieses Traktat bekommen wird. That fellow could be. Diese Person könnte. An empty teenager. Ein leerer Jugendlicher sein. On a scooter. Auf einem Motorrad. With long hair in a driveway. Mit langem Haar in der Einfahrt. But what God can do. Aber was Gott tun with kann. A life that is given over to him. Mit einem Leben, das ihm zur Verfügung gestellt ist. I will be here. Ich werde nicht hier sein. God willing. Ich werde hier sein. I will be here, God willing, for the next week. Wenn Gott es zulässt, noch eine Woche. And if there is anything. Und wenn es irgendetwas gibt. That you would like to know. Was ihr wissen wollt. About your pastor. Über euren Pastor. But have been afraid to ask. Aber Angst hatte, das zu fragen. I will be here. Ich werde hier sein. But I can also assure you. Aber ich kann euch auch versichern. That it will be so finished work. Dass es ganz im vollbrachten Werk sein wird. What I will do. Und was ich tun werde. Is I will point you to the Word of God. Ich werde dich an das Wort Gottes and I will weisen. Say to you, und ich werde dir sagen, study the different men, studiere die verschiedenen Männer in God's Word, im Wort Gottes, that were called by the Lord, die vom Herrn berufen wurden. And when they received that call, und als sie den Ruf empfingen, dropped their fishing nets, haben sie ihre Fischernetze beiseite gelegt, turned their back on the world, haben der Welt ihren Rücken zugedreht, were never double-minded, und haben nie, waren nie unsicher, unstabil im Denken. And God used those men, und Gott hat diese Männer benutzt, to glorify himself, um sich selbst zu verherrlichen, to save souls, und Seelen zu erretten, to build up the body, um den Leib Christi aufzubauen, to always be doctrinal, und immer der Lehre treu zu sein, to see people in the finished work, und Menschen im Lichte des vollbrachten Werkes zu sehen, and go to the uttermost parts of the earth, und zu den Enden der Welt zu gehen. And I will say, und ich möchte sagen, that then you will see, dann wirst du and read the words, die Worte sehen und hören about your pastor here, über deinen Pastor hier. And I can say that it has been such a privilege, und ich kann sagen, dass es so ein Vorrecht war, to know Pastor Rob, Pastor Rob zu kennen, meet Pastor Rob, ihn zu treffen and be his friend, und sein Freund zu sein. And I can say that from the beginning, und ich kann sagen, von Anfang an, in my opinion, I'm giving you my opinion now, meiner Meinung nach, he was a fellow, war er jemand, that was seemed to be set apart, der beiseite gestellt war. When others would be reading a newspaper, wenn, wo andere eine Zeitung lasen, he was always in the Word, war er immer im Wort. When others were drinking coffee, wo andere Kaffee getrunken haben, he was memorizing scripture, hat er Bibelverse auswendig gelernt, and always available, und war immer bereit. So I can say tonight, also kann ich heute Abend sagen, by the grace of God, durch die Gnade Gottes, you have, habt ihr such a special church here, so eine besondere Gemeinde hier, and you also have such a special pastor, und ihr habt auch einen so besonderen Pastor. Amen. Amen. Okay, turn with me to Matthew chapter 1. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 1. And we'll talk about Christmas a little bit. Und wir werden ein bisschen über Weihnachten sprechen. Bill also is responsible for my mother coming to Christ. Bill ist auch verantwortlich dafür, dass meine Mutter zu Christus gekommen ist. And she'll be here tomorrow. Sie wird morgen herkommen. And it's going to be special. Das wird besonders. How many men here have not bought their wife a present yet for Christmas? Raise your hand. Wie viele Männer hier haben ihren Frauen noch kein Weihnachtsgeschenk gekauft? Bitte hebt eure Hände. I did not yet. 2, 3. That's why you came. Okay. Darum bist du gekommen. Sehr gut. Okay, before we get into this message, I'll give you a few tips. Bevor wir in die Botschaft hineingehen, gebe ich euch ein paar Tipps. This works every time. Das funktioniert jedes Mal. My first five, I'm married 23 years. Ich bin seit 23 Jahren verheiratet. The first 5 years. My wife asked me for the receipt many, many times. In den ersten 5 Jahren hat mich meine Frau um die Rechnung sehr oft gebeten. Oh, this is so nice. This oh, is das great. Ist so schön. Do you have the receipt? Hast du das Rezept, hast du die Rechnung noch? Yeah. Ja, habe ich noch. Can I have it? Kann ich sie haben? I didn't know what she, you know, she was doing, you know. Ich habe keine Ahnung gehabt, was sie damit realized, tut. She was doing. Ich habe nicht kapiert, was sie da macht. And after a while I figured out what I was doing wrong. Und nach einer Zeit habe ich bemerkt, was ich falsch gemacht habe. See, as a carpenter, als Tischler, as Zimmermann, who has books, jemand der Bücher hat. I appreciate someone who gives me a book I don't have. Da schätze ich, wenn mir jemand ein Buch gibt, was ich noch nicht habe. A tool I don't have. Ein Werkzeug, was ich noch nicht But habe. With women, you don't do that. Aber bei Frauen macht man das nicht so. Never do that. Das you macht never man give niemals. Them what they don't have. Du gibst ihnen niemals, was sie nicht haben. If they don't have it, they don't want it. Denn wenn sie es nicht haben, ist es deswegen, weil sie es nicht wollen. Women have what they want. Frauen haben, was sie wollen. Men don't have everything they want. Männer haben nicht alles, was sie wollen. So, if you want to buy a present, never buy them what they don't have. Wenn du ihnen ein Geschenk kaufen willst, dann kauf ihnen niemals, was sie nicht haben. So the trick, and this has worked for 18 years. Und der Trick, und der hat seit 18 Jahren funktioniert. I've never been asked for the receipt. Seit 18 Jahren wurde ich nicht mehr um die Rechnung gebeten. And this is it. You go into the closet. Also du gehst in den Kleider, schaust in den Kleiderschrank. Take good notes what she's got. Und merkst dir, was sie hat. Look at the colors. Schau dir die Farben an. And look what is the most common color. Schau, welche Farbe sie am meisten hat. Buy something in that color. Kaufe etwas in dieser Farbe. Then try to find like the most common item, clothes item there. Dann schau, welches Kleidungsstück sie am meisten hat. Then buy that piece. Und dann kauf dieses Stück. And try to memorize exactly what it looks like. Und versuch dir auswendig zu merken, genau wie Maybe es ausschaut. Even take it with you. Nimm es vielleicht sogar mit dir. And buy exactly what she has. Und kauf genau das, was sie hat. Because you will never find exactly what she has. Weil du wirst es eh nie finden, genau das, was sie hat. Only a man will think it's exactly the same. Nur ein Mann wird denken, es ist genau das Gleiche. And here's the trick. You will think it's exactly the same. Und hier ist der Trick. Du wirst denken, es ist genau das Gleiche. But it's not. Aber es stimmt nicht. So buy it. Also kauf es. And so when you go to the store, also wenn du in den Laden kommst, go to a shopping center, wear your sneakers, dann kauf, wear your sneakers, zieh deine Turnschuhe an, and be ready to work. Und sei bereit zu arbeiten. Go through store after store after store. Geh zu Geschäft nach Geschäft nach Geschäft. Ignore all the sales ladies. Und ignoriere die ganzen Verkäuferinnen. Because they are just a distraction. Weil sie nur eine Ablenkung sind. Unless they have been in your wife's closet, they are useless. Außer sie haben den Kleiderschrank deiner Frau gesehen, also, sind sie nutzlos. Yeah, number two, always look at the mannequins. Zweitens, schau dir immer die Schaufensterpuppen as an. As a guy, you have no chance by going to the clothes racks. No chance. Als Mann hast du keine Chance, wenn du einfach nur zu den Kleidern selber gehst. Don't buy pants. Kauf keine Hosen. They'll never fit. Die passen nie. Believe me. You just stay away from the pants. Lass die Hosen in Ruhe. And then just mark the things that look exactly like your wife. Dann merk dir die Dinge, die genauso ausschauen wie deine Frau. Then check the prices. Dann schau dir die Preise an. Go for the middle. Geh in die Mitte. And slightly lower. Und ein bisschen tiefer. That's good right there. Und das ist dann gut. She'll be happy. Sie wird fröhlich sein. She's gonna find out how much you spent anyway. Sie wird sowieso rauskriegen, wie viel es gekostet hat. And she'll be happy that you didn't spend too much. Und sie wird beruhigt sein, dass du nicht zu viel ausgegeben and hast. That is exactly her. Und dass es genau zu ihr passt. And that has worked for 18 years. Das hat 18 Jahre lang funktioniert. I buy my wife presents all through the year. Ich kaufe meiner Frau das ganze Jahr lang Jahr über Geschenke. Now if you're a wife, wenn du eine Frau bist, buy what your husband doesn't have. Yeah. Kauf, was dein Mann nicht hat. Yeah, he doesn't have it because he doesn't think he needs it. Er hat es nicht, weil er nicht glaubt, dass er es braucht. So that's my tip for this year. Das ist mein Tipp für dieses Jahr. And let's go to Christmas. Und gehen wir zu Weihnachten. Matthäus Kapitel 1. Okay. Okay, Matthew chapter 1. Matthäus Kapitel 1. Vers 18. Now the birth of Jesus was as follows. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. When his mother had been betrothed to Joseph, als nämlich Maria seine Mutter dem Josef verlobt war, before they came together, she was found to be with child by the Holy Spirit. Wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. And Joseph, her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife. Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. For the child who has been conceived in her is from the Holy Spirit. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. And here's the verse, verse 21. Jetzt kommt der Vers 21. She will bear a son. Und sie wird einen Sohn gebären. And you shall call his name Jesus. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. And he will save his people from their sins. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. I'd like to go right to the beamer for just a moment. Ich möchte direkt zum Beamer gehen, einen Moment lang. Notice in this verse, bemerkt in diesem Vers, that the birth of Christ, dass die Geburt Christi and the death of Christ und der Tod Christi are mentioned. Genannt werden. And Jesus came for one reason. Jesus kam aus einem Grund. He was born to die. Er wurde geboren, um zu sterben. He was born to give himself. Er wurde geboren, um sich selbst zu geben. To save his people from their sins. Um sein Volk von seinen Sünden zu erretten. Now look at Luke chapter 2. Schaut euch Lukas Kapitel 2 an. Vers 7. And she gave birth to her firstborn son. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn and she wrapped him in cloths. Und wickelte ihn in Windeln. These are strips of clothing. Das sind Stoffstreifen. And it was usual to wrap a newborn. Es war gewöhnlich so, dass man ein Neugeborenes einrieb. Well, first to smear them with oil. Mit Öl. And to wrap the whole body. Und den ganzen Körper einwickelte. Like a mummy. Wie eine Mumie. Across the nose, across everything, only the eyes are seen. Nur die Augen wurden freigelassen. To protect them. Um sie zu schützen. And he was wrapped in these strips of clothes. Und er wurde in diese Stoffstreifen eingewickelt. And laid in a manger. Und legte ihn in eine Krippe. Now, the German word Krippe is so nice, isn't it? Das deutsche Wort Krippe ist so angenehm, oder? Is it manger so nice, isn't it? Es ist so angenehm. And I think over the years it has become such a sweet word. Und ich denke, über die Jahre ist es zu einem so süßen Wort geworden. But actually it was the place where the animals would eat from. Aber es war die Futterkrippe der Tiere. A feeding trough. Aus der die gegessen haben, so eine Futtertrog. Right? It's where they ate from. Von dem sie gegessen haben. Laid in a manger. Er wurde in eine Krippe gelegt. Because there was no room for him in the inn. Weil in der Herberge kein Raum für sie war. In the same region there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. And an angel of the Lord suddenly stood before them. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen. And the glory of the Lord shone around them. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. And they were terribly frightened. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. But the angel said to them, "Do not fear, for behold, I bring you good news of great joy." Und der Engel sprach zu ihnen, "Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude." Which will be for all the people. Die für das ganze Volk sein wird. For today in the city of David. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Today. Heute. This very day. Heute. There was born for you. Für euch. A savior. Ist ein Retter geboren. Who is Christ the Lord. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. This will be a sign for you. Und dies sei euch das Zeichen. You will find a baby wrapped in cloth. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt. Lying in a manger. Und in einer Krippe liegend. And suddenly there appeared with the angel a multitude of heavenly host praising God and saying. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen. Glory to God in the highest. Herrlichkeit Gott in der Höhe. And on earth peace among men with whom he is pleased. Und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Three questions have been asked through history. Im Laufe der Geschichte wurden drei Fragen gestellt. Is there a God? Gibt es Gott? Number one. Erstens. Number two. Zweitens. If there is a God. Wenn es Gott gibt. Is he a personal God? Ist er ein persönlicher Gott? Number three. Drittens. If he's a personal God. Wenn er ein persönlicher Gott ist. Then what is he like? Wie ist er dann? And all these questions. Und all diese Fragen wurden beantwortet in Bethlehem that day. An jenem Tag in Bethlehem. When those shepherds heard that message, als jene Hirten diese Botschaft hörten and came to see the Christ child. Und das Christuskind anschauen kamen. Now we have this picture that Jesus was born in a barn. Wir haben ein Bild, dass Christus in einem Stall geboren wurde. And I've been in a lot of nice barns, you know? Und ich war in vielen schönen Scheunen. I like barns. Ich mag Scheunen. There's hay, da ist Stroh, and there's lanterns, Heu und Laternen, the smell of wood. Es riecht nach Holz. Not bad. I like barns. Nicht schlecht, ich mag auch Scheunen. But scholars believe that he was actually born in a cave. Aber Schriftgelehrte glauben, dass er in einer Höhle geboren wurde. I was in Greece and I had been in these caves. Ich war in Griechenland in solchen Höhlen. And they bring animals in these caves when it's raining. Man bringt die Tiere in diese Höhlen, wenn es regnet. And this is where they believe Jesus was born. Und sie glauben, dass Jesus in so einer Höhle geboren wurde. So Mary and Joseph are looking for a place. She's very pregnant. Also Maria und Josef suchen nach einem Platz. Maria ist hochschwanger. They're going from house to house. Sie ziehen von Haus zu Haus. Excuse me, would there be a place we could stay tonight? Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Platz, wo wir bleiben können heute Abend? I'm sorry, we're all full. Über Nacht. Es tut uns leid, wir sind ausgebucht. You know about all the registering for the taxes? Ihr wisst ja die ganzen Aufzeichnungen für die Steuern. There's people coming in from everywhere. We're full. Menschen kommen von überall her. Wir haben keinen Platz. My wife's gonna have a baby any moment. Meine Frau ist hochschwanger. Die kann try jederzeit the next place. Gebären. Versucht am nächsten. Excuse me. Entschuldigung. Is there room? Haben Sie Platz? Sorry. Entschuldigung. Nein. Excuse me. Is there room? Entschuldigung. Gibt es Platz? Could you imagine? I mean, here's Mary. She's just about to give birth. Könnt ihr euch das vorstellen? Maria steht kurz vor der Geburt. And I think Mary was probably relaxed. Wahrscheinlich war sie ziemlich ruhig. Don't worry about it, Joseph. I have him right here. I'm not worried. Mach dir keine Sorgen, Josef. Ich habe ihn hier. But as a guy, I think Joseph was probably stressed out. Aber als Mann glaube ich, dass der Josef total gestresst war. Excuse me. Entschuldigung. I mean, come on. My wife is about to have a baby. Meine Frau wird gleich bald ein Kind bekommen. Joseph, relax. Josef, beruhige dich. Ask him if there's anything. Frag sie, ob es irgendwas gibt. There's a place where the animals stay. Da gibt es einen Ort, wo die Tiere sind. It's dry. Da ist es trocken. Right around the corner, right in there. Da um die Ecke. Here's a lantern. Go, go. Da ist eine Laterne, da könnt ihr hingehen. So she went there. Also ging sie dorthin. And she had the baby. Und bekam das Kind. And I'm sure that Joseph was, you know, him being a carpenter. Und ich glaube sicher, dass der Josef als Zimmermann, you know, was right at work to make this into a little home. Gleich an die Arbeit ging, um daraus ein kleines Zuhause zu machen. And he lays Mary down. Und er legt die Maria hin, bleibt and da. He's just, you know, working like, und er arbeitet, moving things and rearranging things and stellt die Dinge and, herum und and macht sauber, whatever she needs. Und hängt irgendwas auf, was immer sie braucht. And there comes the child. Und dann kommt das Kind. And the birth pangs, and here it comes, and und die Geburtswehen. He's born. Und die Schmerzen und er kommt und ist geboren. Imagine Joseph in that moment. Stellt euch den Josef vor in dem Moment. So they took the child and they cleaned it. Sie nahmen das Kind, haben es sauber gemacht. Boiled him up, haben ihn mit Öl eingerieben. And they wrapped him. Und ihn eingewickelt. And Mary's probably in need of rest. Und Mary ist wahrscheinlich Maria ist wahrscheinlich sehr erschöpft. Exhausted. Ausgelaugt. And they're wondering where to put this child. Und sie fragen sich, wo sie dieses Kind hin tun können. And there's the eating trough. Und da ist der Futtertrog. Just put him right in there, hon. Tu ihn einfach dort hinein, Schatz. No. Nein. Yeah, just put him right in there. He'll ja. Be fine. Tu ihn He'll da hinein, das passt schon. And they put him in this manger. Und sie tun ihn in die Krippe. Not a place for a king. Kein Platz für einen König. But remember, aber erinnert the euch, Lord would come into the world. Der Herr ist in die Welt gekommen, like he left the world. So wie er die Welt verlassen hat. And when we look at the cross, und wenn wir auf das Kreuz schauen, we see Matthew 11:29, sehen wir Matthäus 11:29. Come unto me, all ye that are heavy laden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. For I am meek and humble of heart. Denn ich bin demütig, sanftmütig und von Herzen demütig. And exactly what we see on the cross. Und genau das, was wir am Kreuz sehen. Meekness. Sanftmut. Not my will, but thy will be done. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Humility. Demut. I have freely received. Ich habe freigebig empfangen. I freely give. So gebe ich auch freigebig. It was humility that brought Jesus to the cross. Demut war es, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. It would be meekness that would hold him there. Und auch war es die Sanftmut, die ihn dort hat bleiben lassen. And here we are at his birth. Und jetzt sind wir hier zu seiner Geburt. In Psalm 40, verse 7 and 8. Im Psalm 40, Vers 7 und 8. Which is quoted in Hebrews chapter 10. Was in Hebräer Kapitel 10 zitiert wird. In verses 7 and 8. In Versen 7 und 8. We find possibly the last words that Jesus spoke just before he went down. Finden wir wahrscheinlich die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat, bevor er hinuntergegangen ist. I come in the volume of this book. Ich komme in den Schriften. It speaks of me. Sie sprechen von mir. I delight to do thy will, O God. Ich habe Freude daran, deinen Willen zu tun, O Gott. And some believe that these are possibly the last words that Jesus said to his Father. Und manche glauben, dass das wahrscheinlich die letzten Worte waren, die Jesus zu seinem Vater gesagt hat. As he dropped down. Als er hinunterging. Into our world. In unsere Welt. And through a miracle of the Holy Spirit. Und durch ein Wunder des Heiligen Geistes. The Son of God. Kam der Sohn Gottes. Who was present at creation. Der bei der Schöpfung gegenwärtig war. Who always was. Der immer war. With the Father. Beim Vater. God himself. Gott selbst. The second person of the Trinity. Die zweite Person in der Dreifaltigkeit. Will agree. Wird damit einverstanden sein, will humble himself, wird sich demütigen, to take on the form of a man, um die Form eines Menschen anzunehmen. And he will be reduced, und er wird reduziert, to a fetus, auf einen Fötus, conceived in the womb, empfangen im Mutterleib, born of, conceived of the Holy Spirit, empfangen vom Heiligen Geist. This is the Son of God. Das ist der Sohn Gottes. No human blood. Kein menschliches Blut. The sin is in the blood. Sünde ist im Blut. Conceived of the Holy Spirit. Gezeugt vom Heiligen Geist. The egg of Mary. Das Ei von Maria. And this child is born. Und dieses Kind wird geboren. And like we heard today. Und so wie wir heute gehört haben. Mary, did you know, Maria, hast du das gewusst? That you are kissing the face of God. Dass du das Gesicht Gottes küsst. And here are these eyes peering out. Und da sind diese Augen, die hinausschauen. And I kind of see it like this. Und ich stell's mir so vor. Have you ever been in the hospital? Warst du schon mal im Spital? You've had an operation. Nach einer Operation. Or you've been sick. Oder du warst krank. And then suddenly like you're coming to. Und plötzlich kommst du slowly and you hear voices in the room, zu dir so langsam und hörst Stimmen im Raum. Talking about you and und die sprechen über dich. You hear them, but you can't really say anything. Du hörst sie, aber du kannst nichts wirklich sagen. And I kind of picture Jesus like this. Und so stelle ich mir das bei Jesus vor. He has humbly submitted to God's plan. Er hat sich demütig dem Plan Gottes untergeben. He is God. Er ist Gott. He is God. Er ist Gott. And he's taking on the form of a man. Und er nimmt die Form eines Menschen an. Can you get rid of that ring somehow? We'll talk louder, just bring it down. He's taking on the form of a man. Er nimmt die Form eines Menschen an. And he's even in a fetus. Er ist in einem Fötus. He's being born in the womb for 9 months. Er wächst im Mutterleib 9 Monate lang. And then he's born. Und dann wird er geboren. And he's wrapped. Und eingewickelt. He's looking through. Er schaut dadurch. And these shepherds are coming. Und diese Hirten kommen. He's just born. Er ist gerade erst geboren. And they come to Bethlehem. Sie kommen nach Bethlehem. And I imagine it wasn't very hard to find this place. Und ich stelle mir vor, dass es recht einfach war, diesen Ort zu finden. He's in a manger. Er ist in einer Futterkrippe. They probably looked to the hillside. Wahrscheinlich haben sie zu den Bergen, Hügeln geschaut. And there's one cave with a light on. Da ist eine Höhle mit einem Licht drin. Are you thinking what I'm thinking? Denkst du, was ich denke? I think he's in there. Ich glaube, er ist dort drin. And they come. Und sie kommen. And I don't think that, you know, he's in this kind of manger that we have, you know, under our tree. Und ich glaube nicht, dass er in so einer Krippe lag, wie wir sie unter unserem Baum stehen haben. It's possibly was made out of stone. Wahrscheinlich war das aus Stein gehauen. And maybe connected to the wall. Und vielleicht auch an der Wand dran. And when the shepherds walked in, you know, Joseph wasn't standing next to it with his staff. Und als die Hirten reinkamen, stand der Josef nicht daneben mit seinem Stab. With a halo. Mit einem Heiligenschein. You know, and Mary's not on the other side. Und Maria ist nicht auf der anderen Seite. With a halo. Mit einem Heiligenschein. And then they kind of look in and like, wow. Und dann schauen sie da hinein. Wow. And there's light coming off and everything. Und die Lichter, you know, gehen an. And then there's the cow breathing on Christ. Und da ist der Ochse, der bläst auf den Christus. And it's decorated, you know. Und es ist schön geschmückt. I think that when they came to the cave, ich glaube, als sie zur Höhle kamen, probably Joseph was startled. War wahrscheinlich der Josef erschreckt. Maybe he thought they were thieves. Vielleicht dachte er, es sind Diebe. What are you looking for? Was sucht ihr hier? What do you want here? Was wollt ihr hier? We're looking for a child. Wir suchen ein Kind. We saw an angel tonight. Wir haben heute Abend einen Engel gesehen. We are shepherds. Wir sind Hirten. We were in the fields. Wir waren draußen auf den Feldern. And an angel appeared to us. Und ein Engel ist uns erschienen. We were frightened. Wir haben so Angst gehabt. And he told us that today, und er sagte uns, dass heute in, the town of Bethlehem, in der Stadt im Dorf Bethlehem born, ein Erretter geboren wurde. Is your child lying in a manger? Habt ihr ein Kind, was in einer Krippe liegt? Yeah, he is. Ja. May we see him? Können wir ihn sehen? For he is our Savior. Denn er ist unser Erretter. And we have come to worship him. Und wir sind gekommen, ihn anzubeten. And they probably came in. Und sie kamen wahrscheinlich hinein. Mary is laying down. Maria liegt. And they come over to the baby and Joseph brings the lantern. Und sie kommen zum Baby und der Josef bringt die Laterne. And maybe Jesus was looking out of those little slits. Und vielleicht hatte Jesus aus den kleinen Schlitzen geschaut. And as his human brain is formed, und während sein menschliches Gehirn geformt wird, I personally believe that he knew who he was on that day. Ich glaube persönlich, dass er wusste, wer er war an jenem Tag. It's just my personal opinion. Das ist nur meine persönliche Meinung. That as he looked out und through während those eyes, er aus diesen Augen herausschaute, that he knew who he was. Dass er wusste, wer er war. Can't prove it. Ich kann es nicht beweisen. Might be wrong. Vielleicht liege ich falsch. But in John chapter 17, aber in Johannes Kapitel 17, Jesus prays to his father, betet Jesus zu seinem Vater. And he says, Father, und er sagt, Vater, remember the glory that we had. Erinnere dich an die Herrlichkeit, die wir hatten. Jesus was fully aware of where he came from. Jesus war sich völlig darüber bewusst, wo er herkam. This little brain developed, und während sich dieses kleine Gehirn entwickelte, I think he had a very interesting time adjusting. Glaube ich, dass er eine interessante Zeit hatte, sich anzupassen. He's in this little wrapping. Er ist in eingewickelt. And the shepherds are coming in. Goo goo goo goo. Und die Hirten kommen. Goo goo goo. And he's looking out. Und er schaut da hinaus. And he's the creator of the universe. Er ist der Schöpfer des Universums. Thinking, I love these guys. Und denkt sich, ich liebe diese Burschen. I love these guys. I just can't move. Ich liebe diese Burschen, aber ich kann mich wow, nicht bewegen. I can't wait till I grow up. Ich freue mich schon, bis ich endlich erwachsen werde. I'll go along with this, no problem. Ich mache schon mit, kein Problem. No problem. Kein Problem. Submitted to the Father's plan. Dem Plan des Vaters untergeben. Meekness and humility at birth. Sanftmut und Demut bei der Geburt. Remember meekness. Erinnert euch. Not my will. Sanftmut, nicht mein Wille. But thy will be done. Sondern dein Wille geschehe. Humility. Demut. Freely I have received. Ich habe freizügig empfangen. Freely I give. So gebe ich auch freizügig. And if I want to be a gift this Christmas. Und wenn ich zu diesem Weihnachten ein Geschenk sein möchte. Let us focus on who Jesus is. Lasst uns darauf konzentrieren, wer Christus ist. When we see the Bethlehem scene somewhere. Wenn wir irgendwo die Bethlehem-Szene sehen. Let's think meekness, humility. Denken wir an Sanftmut und Demut. We don't have that. Wir haben das nicht. He has that. Er hat es. The best I can do is just reflect that. Das Beste, was ich tun kann, ist es einfach wiederzuspiegeln. And that's the way God planned it. Und so hat Gott das geplant. The opposite of meekness. Das Gegenteil von Sanftmut is the attitude that says I can do it my way. Ist die Einstellung, die sagt, ich kann das auf meine eigene Art machen. I can do it my way. Ich kann das machen auf meine Art. Verstehst du das? Number two, zweitens, I give. Ich gebe, what I have made. Was ich gemacht habe. That's pride. Das ist Stolz. I give, ich gebe, but I give from myself. Aber ich gebe es von mir selbst. But that's not humility. Aber das ist nicht Demut. Because everything has come from God. Weil alles ist von Gott gekommen. And if I don't think like this, und wenn ich nicht so denke, if I think that anything has come from me, wenn ich denke, dass auch nur irgendetwas von mir kommt, Jesus was given for us. Jesus wurde für uns gegeben. And I think this little scene there, und ich glaube, jene Szene dort, the first question was, is there a God? Die erste Frage war, gibt es Gott? If there is a God, is he personal? Wenn es Gott gibt, ist er persönlich. If he's personal, wenn er persönlich ist, what is he like? Wie ist er? Well, come with me. I'll show you. Komm mit mir, ich zeig's dir. Where are we going? Wohin gehen wir? Just come with me. Komm. Where are we going? Wo gehen wir hin? Just follow me. Ah, komm mir einfach nach. Come on, I'm getting scared. It's kind of dark out here. Komm, ich habe schon Angst. Es ist ein bisschen finster hier. Ach. We're going in one of these caves? Wir gehen in irgendeine Höhle? Don't worry about nothing. Just follow me. Ah, mach dir keine Sorgen. Komm mir einfach nach. Watch your head, bend down. Pass auf deinen Kopf. Beug dich. Stoß dich nicht an. Komm hier hinein. Shh. Over here. Da drüben. What is it? Was ist das? Shh. Over here. Da drüben. Take a look. Schau. This is God. Das ist Gott. Right here. Genau hier. This is what God is like. So ist Gott. Took the last place. Er nahm den schlechtesten Platz. Did not demand anything. Und hat nichts gefordert. The highest took the lowest. Der Höchste nahm das Niedrigste. For us. Für uns. He was humble in birth. Er war demütig in der Geburt. He was humble in death. Und demütig im Tod. He was meek in birth. Er war sanftmütig in der Geburt. He was meek in death. Und sanftmütig im Tod. And when we meet him, und wenn wir ihn treffen, face to face, von Angesicht zu Angesicht, you know what he's gonna be like? Wisst ihr, wie er sein wird? He's gonna be a humble person. Er wird eine demütige Person sein. Come on in, son. Komm rein, Sohn. We just gotta go over this real quick. Ich will nur schnell das mit dir besprechen. Humble. Demütig. When we see him, wenn wir ihn sehen werden. And each one of us, I believe I'm gonna hug Jesus myself. Und ich glaube, dass ich Jesus umarmen werde. It's gonna take a long time, a lot of people there. Es wird lang dauern, da gibt's viele Leute. But my moment will come. Aber mein Moment wird kommen. When I reach out my hand and I'm touching his shoulder. Wenn ich meine Hand auf seine Schulter lege. And I pull him in. Und ihn an mich drücke. Or he pulls me in. Oder er mich an sich drückt. And I think, I can't believe it. Und ich mir denke, ich glaub's nicht. Thank you, Lord. Danke, Herr. Oh my gosh. Du liebe Güte. And then you say, it's enough. Thank you, Lord. Und dann sagst du, reicht schon. And then you're with the first person you see. Und die erste Person, die du siehst. They say, what was it like? Die fragen, wie war's? This is dying. Okay. They say, what was it like? Die fragen, wie war's? No, that wasn't so smart, huh? Okay, they say, what was it like? Die fragen, wie war's? I'll bet. Ich wette. We say this. Wir sagen Folgendes. Are you thinking the same thing I'm thinking? Denkst du das Gleiche, was ich denke? Yeah. He was meek and humble of heart. heart. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. I could have stayed in his arms forever. Ich hätte in seinen Armen immer bleiben können. That's the Savior. Das ist der Erretter. And this is Christmas. Und das ist Weihnachten. And if I want to be a gift to someone, und wenn ich jemandem ein Geschenk sein möchte, worship the Savior, betet den Retter an, so that he is reflected in my family, damit er in meiner Familie wiedergespiegelt wird, because only he can make me meek, weil nur er mich sanftmütig machen kann, and only he can make me humble of heart, und nur er mich demütig von Herzen machen kann. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you. Danke. Thank you for this wonderful plan. Danke für diesen wunderbaren Plan, creating us in your image, dass du uns nach deinem Bilde geschaffen hast. Creatures that can breathe, Kreaturen, die atmen können, that can see and hear, die sehen und hören können, can eat, wir können essen, remember, uns an Sachen erinnern, can feel, fühlen, can taste, schmecken, can work, arbeiten, and create, und Dinge schaffen können. Thank you for creating us for relationship. Danke, dass du uns für eine Beziehung geschaffen hast. And for sending Jesus Christ. Und dass du Jesus Christus geschickt hast. To this earth. Auf diese Welt. A little baby. Ein kleines Baby. Born in a manger. In einer Krippe geboren. Thank you, Lord. Danke, Herr. Maybe there's somebody here this evening. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. You don't know Jesus. Du möchtest Jesus, du kennst Jesus nicht. But you would like to. Aber du möchtest ihn kennenlernen. He is alive. Er lebt. And he sees you right now. Und er sieht dich jetzt. Would you like to give him your heart? Möchtest du ihm dein Herz geben? Receive forgiveness for your sins. Vergebung für deine Sünden empfangen. And have him take control of your life. Und ihm die Kontrolle über dein Leben geben. Pray with me. Bete mit mir. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Wash me in the blood. Wasch mich im Blut. Of Jesus Christ, your Son. Jesu Christi, deines Sohnes, receive me, empfange mich as your child, als dein Kind. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.